Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute mache ich eine Sendung über Atome und Hinkelsteine. Ja. Es geht um die Frage, wie bestimmt man das Alter von Gesteinen? Wie bestimmt man überhaupt ein Alter im Universum? Ja. Es wird um Atomkerne gehen. Ja. Es wird um Gesteine gehen, natürlich. Aber es wird auch um Hinkelsteine gehen. Ja. Also jetzt nicht irgendwelchen Steinen, sondern um Hinkelsteine. Das ist wieder eine dieser Sendungen, die unglaublich viele Vernetzungen hat. Ich bin mal gespannt, wie ich das stemmen kann. Das ist gar nicht so einfach. Beginnen wir erstmal mit den einfachen Dingen. Beginnen wir mit Physik. Die einfachste Sache der Welt. Ein Atomkern. Jetzt ist ein Atomkern ja nicht auch nur ein Mensch, sondern ein Atomkern hat häufig die Tendenz zu zerfallen. Das wissen alle. Ne? Den Zerfall von Atomkernen? Ja doch, trotz Pisa wissen eigentlich alle, dass es durchaus Atomkerne gibt, die zerfallen, über den radioaktiven Zerfall. Es ist auch bekannt, dass die Erde, das ist allgemein bekannt, dass die Erde sehr alt ist. Das war nicht immer so bekannt. Man hatte also am Anfang im 19. Jahrhundert, als die Geologen so anfingen über Fossilien und Sedimente, dank Darwin auch, also über die Evolutionsgeschichte, da war die Forderung der Erdwissenschaften, die Erde muss alt sein. Die Physiker dagegen, die teilten nun mit, das könne gar nicht sein, denn wenn die Erde so alt gewesen wäre, wie die Geologen sie gerne hätten, nämlich die Geologen im 19. Jahrhundert sagten, die Erde muss mindestens Milliarden Jahre alt sein, haben die Physiker gesagt, das kann gar nicht sein, denn wenn man einen Körper, der so alt ist, abkühlen lässt, dann wäre die Erde schon längst zum Eisklumpen geworden. Ne? Man hatte damals also von der Physik aus ausgerechnet, wenn die Erde irgendeine Anfangstemperatur hatte für flüssiges Gestein, sagen wir 6000 Grad, wäre die längst abgekühlt. Deswegen sagten die Physiker, ja, wir, die Advokaten der Naturgesetze, im 19. Jahrhundert natürlich nur, wir sind übrigens immer noch die Advokaten der Naturgesetze, aber darauf komme ich gleich. Die Physiker des 19. Jahrhunderts sagt, die Erde kann höchstens, im besten Fall, 100 Millionen Jahre alt sein. Geologen sagten, nie im Leben, niemals, denn alles, was wir sehen an Oberflächenstrukturen, das braucht so lange Zeit, bis sich das hat entwickeln können, da müssen Milliarden. Also man hat ein Riesenproblem am Hals und hier kommt die Kernenergie ins Spiel. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts wurde ja dann klar, die Atomkerne können zerfallen, es gibt eine Kernenergie. Und als man dann Mitte der 30er, Anfang der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts erkannte, wie Sterne funktionieren, nämlich durch Fusion von Atomkernen, Fusion von Wasserstoff zu Helium, war klar, wir haben hier eine Energiequelle für die Erde, die sehr, sehr, sehr viel länger wirken kann als alles, was die Physiker im 19. Jahrhundert sich so gedacht haben. Schlichtweg durch Erweiterung des Naturgesetzbuches ist es möglich geworden, zu erkennen, dass die Erde durchaus sehr alt sein kann. Nun gibt es eine bestimmte Methode, wie man das Alter von Gesteinen überhaupt bestimmt. Also unabhängig von irgendwelchen Interpretationen, so nach dem Motto, das muss aber so sein, hat man eine Möglichkeit, ganz genau zu bestimmen, wie alt ein Stück Gestein ist. Wie macht man das? Das macht man anhand von radioaktiven Zerfallsketten. Ja? Da gibt es ganz unterschiedliche. Da gibt es zum Beispiel Zerfallsketten, die dauern nur wenige Zehntel Sekunden. Es gibt Zerfallsketten, die dauern nur Millionstel Sekunden. Das heißt, ein Atomkern zerfällt spontan in ein anderes Element. Und wenn dieses andere Element, nämlich das Zerfallsprodukt, stabil ist, dann ist die Zerfallskette zu Ende. Es gibt auch Zerfallsketten, die laufen über sehr, sehr viele Elemente. Es gibt zum Beispiel die Zerfallskette des Urans, 238, das dauert 4,5 Milliarden Jahre. Uran zerfällt dann also über Radium, Radon und so weiter, irgendwann bis zum Blei. So. Das Tolle nun an solchen Zerfallsketten, an radioaktiven Zerfall überhaupt, also Zerfall heißt hier, da gibt es manchmal die Emission, die Abstrahlung von Heliumkernen, da gibt es den Beta-Zerfall, die Gamma-Strahlung, alles sind alles verschiedene Zerfallsketten und jedes Mal kann sich dabei ein Element in ein anderes verwandeln. Das Tolle an diesen Dingen ist nun Folgendes. Jede Zerfallskette hat eine typische Halbwertszeit. Also nehmen wir mal an, wir haben 1000 Uranatome. Ja? Da dauert es 4,5 Milliarden Jahre, ist die Halbwertszeit für diese Zerfallskette. Das heißt, nach 4,5 Milliarden Jahren habe ich nicht mehr 1000 Uranatome, sondern nur 500. Ne? Und nach weiteren 4,5 Milliarden Jahren habe ich 250 und so weiter und so weiter und so weiter und so fort. So. Das Tolle ist nun, jetzt mal nur am Rande, ist, wenn man 1000 Urankerne genau beobachten könnte, so richtig genau hingucken, ja, Atomkerne altern nicht. Wir könnten nicht vorhersagen, wann einer von denen zerfällt. Ja. Quantenmechanische Prozesse, das ist hier der Ablauf, sind grundsätzlich statistischer Natur und da kann man nicht vorhersagen, was passiert. Das Einzige, was man genau sagen kann, ist, nach 4,5 Milliarden Jahren wird definitiv für diese Zerfallskette die Hälfte der Atome zerfallen sein. Okay. Das heißt, im Prinzip haben wir die Möglichkeit, wenn wir eine wohl definierte Menge an Uran zum Beispiel haben im Labor, dann können wir diese Zerfallszeit sehr genau ausmessen. Das ist okay. Im Labor ist offenbar alles einfach. Wenn man aber so ein Stück Gestein vor sich hat, das hat so ein Stück Gestein der Geschichte. Ja? Da kann ja alles Mögliche passiert sein. Ja? Da kann was dazugekommen sein, ja? Da kann was weggegangen sein. Also was ist denn nun eigentlich der Anfangswert gewesen, von dem aus ich bestimmen kann, auf welchem Wert nun heute mein Uran zerfallen ist? Denn ich kann ja nur anhand der Menge meiner Uranatome ablesen, wie alt das Gestein ist. Wenn ich aber nicht weiß, wie viele am Anfang da gewesen sind, dann weiß ich auch nicht, ob ich die Hälfte erreicht habe. Ist ja logisch. Das ist so ein bisschen so, wie im Labor habe ich praktisch eine Sanduhr und da ist der untere Kolben ist leer. Ja, und dann lasse ich es loslaufen, dann sehe ich also, aha, jetzt ist die Zeit vergangen. Aber beim Gestein, da kann ja schon ziemlich viel unten in dieser Sanduhr drin gewesen sein. Da weiß ich ja nie genau, wie alt es ist. Das ist ein Riesenproblem, deswegen muss man sehr, sehr viele Gesteinsproben machen. Muss die untersuchen und muss vor allen Dingen sich eine Zerfallsreihe benutzen, die möglichst viele verschiedene Elemente hat. Dann kann ich nämlich jedes Mal, wenn ich ein bestimmtes Element in einer bestimmten Häufigkeit in dem Gestein messe, ablesen, wo ich gerade bin, ja, wie alt das ist. Auf die Art und Weise gelingt es also, Gesteine ziemlich genau auszumessen. Früher war das noch ein bisschen schwieriger, heutzutage reichen schon ganz geringe Gesteinsmengen aus und man kann ziemlich genau bestimmen, wie alt das Gestein ist. Da hat man zum Beispiel herausgefunden, naja, ältesten Kontinentalgesteine auf der Welt, die sind so 3,8 Milliarden bis 3,9 Milliarden Jahre alt. Dann hat man Mondgestein untersucht, das ist viel älter. Da gibt es ja die Meere, ja, die Mare, die sind nur so 3 bis 4 Milliarden Jahre alt. Während die Hochgebirge auf dem Mond, ja, denken Sie an die 400 Gramm Mondgesteine, die die Apollo-Astronauten auf die Erde gebracht haben, die sind 4 bis 4,5 Milliarden Jahre alt. Also hier kann man aus der Altersbestimmung schon ablesen, die Mare sind später entstanden, wahrscheinlich durch Einschlag auf eine ältere Mondkruste ist das Material hochgeschossen worden, ist richtig hochgedrückt worden, hat sich über den Mond ausgebreitet und dieses Zeug ist deutlich jünger als die Hochgebirge auf dem Mond. Ozeanboden ist nur 200 Millionen Jahre alt. Ja, älter ist da nichts. Warum? Klar, wegen der Konvektion, weil die Konvektion im Erdinnern ja die Plattentektonik antreibt und jedes Mal, wenn der Ozeanboden zum Beispiel am Mittelatlantischen Rücken rauskommt, ja, dann bewegt er sich 200 Millionen Jahre und auf der anderen Seite wird er wieder in Subduktionszonen unter die Kontinentalplatten gedrückt. Also der Ozeanboden ist nicht besonders alt, 200 Millionen Jahre. Meteoriten zum Beispiel, manche landen ja hier, oder landen kann man nicht sagen, die kommen hier unten an und zerbersten nicht in aller möglichen Einzelteile, die sind auch so 4,5 Milliarden Jahre alt. Also, Meteoriten ist das Gestein, aus dem man meint, aus dem die Planeten zusammengesetzt worden sind. Das ist also sozusagen die Uhr für das Sonnensystem. 4,5 Milliarden Jahre. Aber, was interessant ist, nur mal am Rande bemerkt, in Meteoriten gibt es Einschlüsse, also so kleine Einschlüsse, da ist ein Verhältnis von Aluminium zu Magnesium drin. Aluminium 26 zu Magnesium 26 für die Experten. Und die Zerfallszeit hier ist 750.000 Jahre. Die Menge, die man da beobachtet, in diesen kleinen Meteoriten deutet darauf hin, dass bevor das Sonnensystem entstanden ist, ein Stern explodiert sein muss und für 80-85% aller schweren Elemente in unserem Sonnensystem gesorgt hat, dadurch, dass er explodiert ist und seine schweren Elemente in eine Wolke hineingepresst hat, aus der dann später das Sonnensystem geworden ist. Nach neuesten Rechnungen war das ein Stern, der ungefähr so 20 Mal so schwer war wie die Sonne und 750.000 Jahre vor dem Beginn des Sonnensystems explodiert ist. Naja, das ist ja ganz schön. Auf die Art und Weise weiß man also jetzt schon mal, hat man so eine Reihe von Zeitskalen zur Verfügung. Man macht aber diese Bestimmung, Altersbestimmung nicht nur über Gesteine, sondern, und jetzt kommt die Wendung in der Sendung, jetzt werde ich Ihnen was erzählen. Man macht es auch für organisches Material. Da gibt es nämlich eine Methode, die C14-Methode. Der normale, muss ich vielleicht noch vorausschicken, radioaktiver Zerfall hat was damit zu tun, dass Atomkerne nicht immer von der gleichen Protonenzahl, also vom gleichen Element, nicht immer die gleiche Menge an Neutronen besitzen. Das nennt man Isotope. Ja? Wenn also zum Beispiel beim Kohlenstoff, normalerweise ist ein Kohlenstoff ein Sechserpack. 6 Protonen, 6 Neutronen, ist Kohlenstoff 12. Das ist schön stabil und zerfällt auch nicht. Manchmal, oder es gibt auch Anteile im Kohlenstoff, da gibt es eben 2 Neutronen mehr. Das heißt, da hat man 6 Protonen, 8 Neutronen ist 14. Kohlenstoff 14. Und Kohlenstoff 14 hat eine Zerfallszeit von 5370 Jahren. Also nach 5370 Jahren ist die Hälfte der Kohlenstoff 14 Atome in Kohlenstoff 12 zerfallen. Das ist eine außerordentlich interessante Zeitskala, um zum Beispiel Lebewesen, kulturelle Dinge, ja, alles was mit Kulturen zu tun hat, auf ihr Alter hin zu überprüfen. Denn für die letzten 35.000 Jahre ist Kohlenstoff 14 eine fantastische Methode. In allen organischen Lebewesen, ja, so wie Sie und ich, wir sind ja alle Kohlenstoffeinheiten, in allem, was auf der Erde lebt, ist Kohlenstoff 14 also drin. Wenn ein Organismus stirbt, dann nimmt er keinen Kohlenstoff 14 mehr auf. Wodurch wir es aufnehmen? Ja, durch die Luft. Ja, zum Beispiel. Oder durch Nahrung. Ja? Weil Kohlenstoff 14 entsteht vor allen Dingen oben in der Atmosphäre. Durch den Beschuss der Atmosphäre mit hochenergetischen Teilchen entsteht Kohlenstoff 14. Ansonsten wäre das ja schon längst zerfallen. Wenn die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt ist, dürfte ja gar kein Kohlenstoff 14 mehr da sein. Muss ja neu produziert werden ständig. Ist doch klar, oder? Ja, klar. Also, Kohlenstoff 14 wird ständig neu produziert und immer dann, ja, wenn dann so ein Lebewesen das Zeitliche segnet, nimmt es keinen Kohlenstoff 14 mehr auf. Das heißt, man kann aus Skeletten zum Beispiel, aus Fossilien und so weiter, ne, also die nicht zu alt sind, kann man Kohlenstoff 14 ablesen, wie alt es ist. Und jetzt kommt's. Am Anfang, als man das gemacht hat, gab es einen Riesenaufruhr in der Geschichtswissenschaft. Ne? Da wurden zum Beispiel die Söhne von Pharaonen, die waren am Anfang älter als ihre Großväter. Was war da passiert? Ja, da hatte man nicht dran gedacht, dass der Kohlenstoff-14-Gehalt natürlich variiert, und zwar mit der kosmischen Strahlung. Darüber müssen wir unbedingt eine Sendung machen, kosmische Strahlung und das Wetter, kosmische Strahlung und die Einheiten von radioaktiven Elementen. Da müssen wir unbedingt was drüber machen, das ist ganz wichtig. Also, dadurch, dass die kosmische Strahlung schwankt, ändert sich der Kohlenstoff-14-Gehalt natürlich auch. Und als man das dann endlich korrigierte, stellte man fest, das Geschichtsweltbild von damals stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Man dachte bis dahin, dass alle Kulturen auf der Welt sich quasi aus dem Mittelmeerraum speisten, dass also der Mittelmeerraum praktisch die Kulturen auf die ganze Welt verteilt hätten. Das stimmt aber nicht. Das war Geschichtsinterpretation. Die Physiker haben endlich gezeigt, dass die Megalithkultur, also die Hinkelsteine, ja, oder die Mayas in Mexiko oder die chinesischen Kulturen, die waren genauso alt wie die Hochkulturen im Mittelmeerraum. Ja? Man konnte zum ersten Mal feststellen, dass vor ungefähr 18.000 Jahren die ersten Menschen nach Amerika marschiert sind und dann innerhalb von 1.000 Jahren bis Patagonien losgelaufen sind. Das ist nicht sehr viel, das sind nur 13.000 Kilometer, das sind 13 Kilometer pro Jahr, das ist für eine Jäger-Sammler-Gesellschaft gar nichts. Die Entdeckung des radioaktiven Zerfalls hat es möglich gemacht, das gesamte Geschichtsweltbild ein für alle Mal, zumindest soweit es aus den Messungen möglich war, wirklich zu kalibrieren. Da gab es keine Interpretationen mehr. Ja, da konnte man ganz klar sagen, hier, ich habe hier ein ganz bestimmtes Stück aus einer Kultur, zum Beispiel der Indianer, der mexikanischen Indianer oder der Inkas und so weiter. Und das kann, da weiß ich ganz genau, wie alt es ist. Ja, und das ist unter Umständen viel älter als die Kulturen im Mittelmeerraum. Ja. Das ist tatsächlich aufgetaucht. Das heißt, da musste man nichts mehr interpretieren, man hatte klares Zahlenmaterial und auf diese Art und Weise konnte man eben feststellen, dass es viel mehr Hochkulturen auf unserem Planeten gegeben hat, als nur dieser Mittelmeerraum, dieser berühmte Halbmond, sondern dass praktisch gleichzeitig auf der Welt Ackerbau, Viehzucht, Metallurgie und so weiter sich entwickelt haben. Das ist ungeheuerlich. Die Verbindung von Kernphysik, nämlich von zerfallenden Atomkernen, also von Naturwissenschaft, hinüber in die Geisteswissenschaft, wo am Anfang nur Interpretation wichtig war, jetzt hatte man endlich Zahlenmaterial. Und die Verbindung von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft gehört meiner Ansicht nach zu den größten Triumphen der Wissenschaft überhaupt.